Flut. Kaviar und trockenes Brot. Yachtausflug trifft Rettungsboot. Champagner, Bad, trotzdem denkst du. Wir brennen, wir brennen, wir brennen. Wir verbrennen nicht. Wir brennen, wir brennen, wir brennen. Wir verbrennen nicht. Wir brennen!